Meine Zuhörer, Mahlers Wunderhornlieder sind nicht einfach Lieder unter anderen. Sie stellen vielmehr eine ganz eigene Kategorie dar. Denn die Texte dieser berühmten Volksliedsammlung waren für Mahler nicht eine willkommene Abwechslung, so wie ein Komponist unter vielen artifiziellen Gedichten wohl auch einmal ein Volkslied vertonen mag. Sondern es besteht eine geheimnisvolle Beziehung, fast möchte man sagen, eine prästabilierte Harmonie zwischen diesen Liedern und dem Komponisten Gustav Mahler. An diesen Liedern findet Mahler zu sich selber. Ihre innere Musik wird gleichsam als seine eigene Musik hörbar. Wie Wilhelm Müllers Lieder von der schönen Müllerin nicht mehr ohne Schuberts Musik zu denken wären, so kann man auch manche Wunderhorngedichte nicht mehr lesen, ohne dass Mahlers Ton nicht sogleich gegenwärtig wäre. Kein großer Komponist fuhr je an seinen Texten nur musikalisch illustrativ entlang. Die Musik eines Liedes von Schubert oder Wolf sagt nicht einfach das vom Text Gesagte nochmals mit musikalischen Mitteln, sondern es gibt wohl in jedem poetischen Gebilde gleichsam Hohlräume, Untergründe, und in sie strömt die große Musik ein. Das Nichtsagbare oder Nichtgesagte ist in einem Gedicht wichtiger als seine Worte. Und hier erst hat die Musik ihren Ort. Volkslieder nun sind gerade im Weglassen groß. Aus ihrem Understatement muss Mahler die Musik förmlich entgegengeströmt sein. In den Wunderhornliedern erscheint der Kern seiner musikalischen Sprache überhaupt mit ihrem Vokabular bzw. ihren Archetypen der Trompetensignale, des Marschierenmüssens, des wiegenden Ländlertanzes. Und das begegnet sich ja bei ihm mit frühen Kindheitserlebnissen, die bei Mahler bezeugt sind. Aber es ist nun doch nicht einfach, Widerspiegelung von Gedichtinhalten oder Kindheitseindrücken, was sich in Mahlers Musik ereignet. Die so oft festgestellte Gebrochenheit in seiner Kunst bezieht sich ja nicht etwa auf fragmentarischen Inhalt. Der Spiegel dieser Musik gibt wirklich noch das Ganze wieder. Die romantisch verklärte Volksliedwelt des Wunderhorns erscheint noch einmal in den leuchtendsten Farbtönen. Aber die alten, für das Individuum vielleicht noch eher fassbaren Erfahrungen von Glück, von Leiden, von Krieg, decken sich nicht mehr mit Mahlers modernem Bewusstsein, dem schon die heraufziehenden universellen Kriegskatastrophen gewärtig sind. Diese Spannung sprengt eine reine Widerspiegelung. Der malerische Spiegel ist wie von 1000 feinen Sprüngen durchzogen. Und so ist der Klang dieser Musik bestätigend und fragend in einem, zugleich naiv und doch auch wieder nicht, volksliedhaft und doch in höchstem Maß artifiziell. Das volksliedhaft Intime und der symphonisch-universelle Gestus finden sich merkwürdig zusammen. Und hier liegen die Probleme der Interpretation. Den allein angemessenen Ton solcher Stücke zu treffen, gehört zu den schwierigsten Aufgaben musikalischer Darstellung. Goethe hat bei Erscheinen der Brentanoschen Sammlung des Knaben Wunderhorn in der Jenaischen Literaturzeitung eine sehr anerkennende Rezension verfasst. Was aber für uns noch bemerkenswerter ist, er hat zu den Gedichten der ersten Lieferung auch Einzelkommentare gegeben. Zu dem als Revelge überschriebenen Text bemerkte Goethe: unschätzbar für den, dessen Fantasie folgen kann. Es wird hier, fast surrealistisch anmutend, ein Marsch in den Tod beschrieben, der Gestalt, dass leibhaftiges Marschieren sich in einem geisterhaften Zug der Gerippe fortsetzt. Mahler hat zuweilen tief gerade in die Wunderhorntexte eingegriffen, hier einmal sogar sinnentstellend. Im Original heißt es: ihr Brüder, ihr geht ja vorüber, als wär's mit mir vorbei. Ihr Lumpenfeind seid da, ihr tretet mir zu nah. Mahler streicht nun den Satz mit dem Lumpenfeind, sodass es nun scheint, als beziehe sich jenes Verzweifelte, ihr tretet mir zu nah, auf die Brüder. hören Sie diese Marsch- und Kriegsvision nun zunächst ganz. Es singt Dietrich Fischer-Dieskau, begleitet vom Londoner Sinfonieorchester unter Georges Sell. Zwischen dreien und vieren, da müssen wir Soldaten marschieren. Das ist ein Auf und Ab. Rallali, rallali, rallali. Hat mich schwer getroffen. Sag ich, wie mein Quartier. Drallali, drallali, drallalera. Es ist nicht mein Quartier. Das war Gustav Mahlers Revelge, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Londoner Symphonieorchester unter George Sell. Marschierend in einem Fort, schreibt Mahler als Interpretationsanweisung. Was wir hier hören, ist das Gegenteil eines Triumphmarsches. Vielmehr ist die Marschbewegung hier so etwas wie die höhere Gewalt, die über das Individuum hinweggeht, das ihr ins Verderben folgen muss. Bei Fischer-Dieskau scheint das Individuum diesem Schicksal noch in einer gewissen Selbstständigkeit gegenüberzutreten. Trotz des Zugs des Ganzen entfalten sich die Einzelheiten für sich und verschiedenartig, und Fischer-Dieskau verfügt ja über eine besonders reiche Palette der Charakterisierung. Beachten Sie etwa, wie er aus einem fast jammernden Tonfall bei Ach Brüder in den Tralali-Refrain übergeht, der halb draufgängerisch, halb verzweifelt wirkt. Oder wie dieses Tralali bei ihm noch einen ganz anderen, verbissenen und rabiaten Ausdruck annehmen kann. Wer fleckt die Kronen auf dir? Wer fleckt deine stille Brüder? Tralali, tralalai, tralali, tralalai. Sie schlagen und sie schlagen ihren Feind, Feind, Feind. Tralali. Indessen liegt wohl das Problem Fischer-Dieskaus gerade im Reichtum des Charakterisierens, in der Souveränität seiner Gestaltung. Immer bleibt er Herr der Lage. Aber kann dann wirklich das malische Marschieren als Erfahrung sozusagen von unten erscheinen, als jenes Mitmüssen, das so merkwürdig ins Mitgerissensein übergehen kann, als ein einzigartiger, in anderer Musik kaum je so aufscheinender Ausdruck also. Eben dieser Ausdruck tritt in der Interpretation durch Geraint Evans mit dem Londoner Philharmonikern unter Vaughan Morris höchst beklemmend hervor. Der Sänger mit seinem tiefer angelegten, fülligeren Register verfügt nicht über die Wendigkeit Fischer-Dieskaus. Und so werden hier viel weniger alle Einzelheiten kommentiert. In dem rasanten Vorwärts dieses Marsches vermag sich das Subjekt kaum noch lyrisch zu ergehen. Es reagiert mehr und mehr gehetzt und angstvoll. Es morgen zwischen Rhein und Vieren. Da müssen ihr Soldaten marschieren, das Geschlein ab und ab. Tralali, tralalai, tralalera, mein Schütze sieht herab. Ach Bruder, jetzt bin ich geschossen, die Kugel hab ich schwerlich vergetroffen. Hab ich in mein Quartier, tralalai, vor allem aber ist das Orchester hier ein ungleich mächtigerer, zuweilen geradezu übermächtiger Partner. Es bricht zuweilen über die Stimme hinein oder treibt sie gleichsam vor sich her. Was vielleicht mehr aufnahmetechnisch begründet ist, die Verstärkung des Orchesterparts, wird hier manchmal ausdruckswert. Gegen den Zug des Kollektivs ist der Einzelne fast machtlos. Hören Sie etwa das schmetternde Tamburin oder auch den intensiv vorwärts ziehenden Geigenklang, wenn der Gesang wieder einsetzt. Vielleicht ist dieser Sänger rein technisch Fischer-Dieskau unterlegen. Und man könnte auch sagen, dass das Orchester gelegentlich zu sehr dominiert. Aber diese Mängel werden aufgehoben durch den Ausdruck des Ganzen, der zwischen aggressiver Gewalttat und Enthusiasmus so merkwürdig oszilliert. Jedenfalls scheint hier das Individuum doch noch ganz anders bedroht als in Fischer-Dieskaus Aufnahme. Hören Sie hier noch einmal Gustav Mahlers Revelge, gesungen von Geraint Evans mit dem Londoner Philharmonikern unter Wyn Morris. Des Morgen zwischen Rhein und Vieren, da müssen ihr Soldaten marschieren, das Gästlein ab und ab. Tralladit, tralladai, tralladera, mein Schütze sieht herab. Ach, Bruder, jetzt bin ich geschossen, die Kugel hat mich wäre fair getroffen. Trag mich in mein Quartier, tralladit, tralladai, tralladera, es ist nicht weit von hier. fein, fein, fein. Trallali, trallalai, trallale, trallala. Ein Schrecken schlägt den Feind, ein Schrecken schlägt den Feind. Es steht die Trommel auf und nieder. Da sind sie vor dem Nachtquartier schon wieder. Trallali, trallalai, trallali, trallalai. Jetzt gehst ein Hell hinaus, hell hinaus. Schätzleins Haus. Trallali, trallalai, trallali, trallalai, trallali. Sie ziehen vor Schätzleins Haus. Trallali. Morgen stehen da die Gebeine, in Reihen blieben stehen wie Leichenscheine, in Reihen und Glied. Die Trommel steht voran, die Trommel steht voran, da sind sie war Gustav Mahlers Revelge, gesungen von Gerrit Ewens mit den Londoner Philharmonikern unter Win Morris. Das irdische Leben ist ein anderes Gedicht aus des Knaben Wunderhorn genannt, das ursprünglich Verspätung betitelt war. Zu spät ist es, als das Brot gebacken war. Irdisches Leben, Mahlers Formulierung, meint also das vom Tod bedrohte Leben. Und das Ganze gerät zur Anklage des Mangels, Lebensnöte des anderen wirklich wahrzunehmen in ihrer Unaufschiebbarkeit. Das Lied ist so einfach wie kunstvoll. Einfach in seiner sehr fasslichen, die Dialogpartner, das verzweifelnde Kind, die beschwichtigende Mutter so genau charakterisierenden Melodik. Kunstvoll, aber im unablässigen Variieren besonders der Worte des Kindes, und in der Instrumentierung. Das Ganze hat einen impressionistischen Zug. Die Stimme erscheint hinter Schleiern aus Filigran und wird dadurch zugleich entrückt, gleichsam als Bericht aus einer fernen Zeit. Hören Sie das Ganze hier von Eva Andor gesungen mit dem Budapester Sinfonieorchester unter Georgi Lehel. Thank you. Das Fliehen der Zeit ist in dieser Aufnahme mit der Sängerin Eva Andor der bestimmende Eindruck. Schnell vorüberwehende Klänge und doch in all dem ein Ton von Trauer. Das viel langsamere Tempo von Janet Baker mit den Londoner Philharmonikern unter Wynn Morris lässt den Bericht ausführlicher, den Ton der Trauer dadurch intensiver erscheinen und zugleich erhalten wir einen faszinierenden Einblick in das Spiel subtil ineinandergreifender Bewegungen im Orchestersatz. Janet Bakers Interpretation ist schwer zu beschreiben. Ihr Gesang ist vollkommen einfach und fernab von aller Sucht zu illustrieren. Hören Sie etwa, wie sie berichtet und als das Korn gedroschen war. Janet Baker singt glaubwürdig. Ihre Interpretation wirkt wahr, was man leider nur von wenigen Sängern sich zu sagen traut. Hören Sie hier etwa den teilweise überflüssig dramatisierenden, ins Naturalistische tendierenden Gesang Christa Ludwigs mit der New Yorker Philharmonie unter Bernstein als Gegenbeispiel an dieser Stelle. Hören Sie nun Gustav Mahlers Wunderhornlied »Das irdische Leben«. Es singt Janet Baker mit den Londoner Philharmonikern unter Wynn Morris. Oh. Das war Gustav Mahlers Wunderhornlied Das irdische Leben. Es sang Janet Baker mit den Londoner Philharmonikern unter Wynne Morris. Das bei uns meist nur in der Anfangsstrophe bekannte Lied Bald gras ich am Neckar ist eine überaus anmutige Reflexion über das Phänomen der Treue. In dem Wort grasen verbirgt das Volkslied nomadisch freie Liebe. Das Mädchen wirft ihren Ring, das Symbol bindenden Versprechens, in den Fluss, aus dem er in einer Kette märchenhafter Zufälle wieder zu ihr zurückkehrt. Das Lied deutet auf die Utopie einer Treue jenseits aller Vorstellungen von Besitz. Die Sphäre des Ländlers hat bei Mahler eine ähnlich entscheidende Bedeutung wie die des Marsches. Dessen Grundmuster ist ja die Bewegung des Getriebenseins von Ort zu Ort. Der Ländler aber kreist und verweilt. Und wie der Marsch Abschied, Trennung und vielleicht fernes Ziel, so verheißt der Ländler Heimat und Geborgenheit. Aber bei Mahler immer mit dem Ton des Uneigentlichen, man könnte auch sagen im Konjunktiv. Das wird übrigens sogleich in diesem Stück deutlich, im Umschlagen des anfänglichen Dur nach Moll, ehe der Gesang dann wieder in Dur einsetzt. Ähnlich verfuhr ja schon Franz Schubert in seinem berühmten Astor Impromptu Opus 90, dessen Arpeggien ja sogar gleich in Moll beginnen. Hören Sie nun das ganze Lied, Bald gras ich am Neckar, von Elisabeth Schwarzkopf gesungen, zusammen mit dem Londoner Symphonieorchester unter Georges Sell. Oh, Das war Elisabeth Schwarzkopf zusammen mit dem Londoner Symphonieorchester unter Georges Selle. Selle beginnt das Stück in schlankem Tempo und in wiegendem Tanzrhythmus. Elisabeth Schwarzkopf charakterisiert den munteren Vordergrund des Liedes und ist bestrebt, den Wendungen des Textes detailliert Rechnung zu tragen. Teils volkstümelnd neckisch, teils auch gefühlvoll, wie im folgenden Passus. Aber damit vergisst Elisabeth Schwarzkopf vielleicht doch den ernsten Kontrapunkt zu dieser munteren Stimmung. Wie ja überhaupt sehr oft Interpreten nur an einem Lied entlangfahren, von Moment zu Moment, ohne von seinem Zentrum auszugehen, also ohne das Ganze im Einzelnen gegenwärtig sein zu lassen. Und das wäre hier wohl ein warmer und stetiger Ton. Man möchte fast sagen, etwas wie ein Ton von Treue. Ihn höre ich bei Janet Baker. Sie kennt nicht die Sucht der Detailcharakterisierung oder anders gesagt, ihre Charakteristik bezieht sich immer nur auf die eine Grundgeste des Liedes, die sie hier findet. So wird bei ihr der muntere Tanzrhythmus durch ein cantabile Legato vertieft. Hören Sie hier das Ganze nochmals, begleitet oder besser gesagt assistiert von dem Londoner Philharmonischen Orchester unter Wynne Morris, singt Janet Baker in ihrem einfachen und damit eben unnachahmlichen Grazioso. Thank you. Das war das Rheinlegendchen von Gustav Mahler. Es sang Janet Baker mit den Londoner Philharmonikern unter Wynne Morris. Das Lied vom armen Tamburgesellen, mit dem unsere Sendung heute endet, hat Goethe folgendermaßen kommentiert: Heitere Vergegenwärtigung eines ängstlichen Zustands, dem der Einsehende schwerlich ein Gleiches an die Seite setzen könnte. Was hier nun eigentlich heiter sein soll, bleibt rätselhaft. Auch Mahler hat es hier gewiss nicht gehört. Mahlers Anweisung für den Sänger mit naivem Vortrag, ohne Sentimentalität, rückt das Stück ja ebenfalls weit ab von allem parodistischen Wesen und hin zu jenem beklemmenden »So ist es«, dieses in die Maschinerie der sogenannten militärischen Gerechtigkeit geratenen Soldaten. Herzzerreißend ist ja nicht nur sein Abschied von der Natur, sondern von Offizier, Korporal und Musketier und nicht etwa von Mutter, Vater oder der Liebsten als seinen nächsten Angehörigen. Die ihn verurteilen, sind sein eigentliches Zuhause. Hören Sie hier István Gáthy mit dem Budapester Symphonieorchester unter György Lehel. Die orchestrale Einleitung dieser letzten Strophe, in der Englisch Horn und Cello zuerst zusammengehen und sich dann zu zweistimmigen Espressivo trennen, gehört zu den großen Augenblicken Mahlers. Symphonische Perspektive eröffnet besonders diese letzte Strophe. Während sich Gáthy in der eben gehörten Aufnahme in einem sich dem Stillstand nähernden Tempo zu verlieren droht, ist bei Fischer-Dieskau bis zum Ende verzweifelt entschlossener Gang zu vernehmen. Diese übergeordnete Bewegung verleiht seiner Interpretation Überzeugungskraft und Geschlossenheit. Hören Sie nun Der Tamburgesell von Gustav Mahler im Ganzen. Es spielt das Londoner Symphonieorchester unter George Sell. Es singt Dietrich Fischer-Dieskau.